Ja, liebe Freunde, wenn ihr gedacht habt, dass die RKI-Mitarbeiterin, die Ex-RKI-Mitarbeiterin, wie man korrekt sagen muss, die ausgepackt hat, das schon eine Bombe war und das ein richtiger Skandal war, dann habe ich heute was für euch, das wirklich nochmal das Ganze übertrifft. Mich hat eine Apothekerin angeschrieben und ich möchte mich nochmal herzlich dafür bedanken. Schreibt mir bitte mit diesen Informationen an maximilian@casanovacoaching.de, steht alles in der Beschreibung. Das ist unglaublich wichtig. Und sie hat mir ein Dokument zukommen lassen. Das ist eine Zusammenfassung mit Originalzitaten, was im Prinzip den Ärzten und Apothekern eine Schweigepflicht auferlegt hat bezüglich den Risiken der Corona-Impfung. Mehr dazu mit Beweis, alles hier in diesem Video. Viel Spaß dabei. Ja, liebe Leute, Maximilian Pütz hier. Ich freue mich, dass ihr wieder dabei seid und viele, viele neue dabei sind. Auch viele Leute, die sich impfen lassen haben, die in die Kommentare schreiben. Ich lese eure Kommentare wirklich. Mittlerweile kommt fast gar nicht hinterher. Und ich bin mega, mega happy darüber, über all diese neuen Leute und wie wir jetzt alle an einem Strang ziehen, um diese Sache aufzuklären. Man muss manche Dinge einfach ansprechen. Das war schon immer in meinem Leben so und das habe ich auch in meiner Profession als Dating-Coach schon gemacht, auch ein paar unbequeme Wahrheiten ausgesprochen. Und falls du zufällig ein Single-Mann bist, der halt noch keine Frau oder Freundin gefunden hat und dir irgendwie deine Zeit verschwendest auf irgendwelchen Dating-Plattformen, kann ich dir davon nur abraten, lerne Frauen im richtigen Leben anzusprechen. Das richtige Leben findet draußen statt und ich habe einen absolut kostenlosen Guide für alle Männer. Alles, was du dafür tun musst, unten ist in der Beschreibung, auch im angepinnten Kommentar direkt ein Link. Da trägst du dich kurz ein und dann schicke ich ihn dir zu und dann können wir das auch regeln. Denn auch eine gesunde Partnerschaft, ich bin mittlerweile 14 Jahre mit meiner Freundin zusammen, ist etwas, was die Gesundheit wahrscheinlich mehr hilft als so manche Impfung oder Mittel. Aber jetzt zum Thema. Ja, diese Apothekerin hat mir geschrieben, ich danke dir nochmal herzlich, wenn du dieses Video siehst. Das ist für mich unglaublich wertvoll und auch hier für die Community. Ich rufe nochmal alle auf, alle aus den Gesundheitsberufen, alle aus den Ämtern. Bitte schreibt mir und am besten mit Belegen, damit ich das hier auf meinem Kanal teilen kann. Ich lese Ihre E-Mail vor, anonymisiert natürlich, und dann werde ich euch hier auch den Beweis und Beleg einblenden. Der wird euch wirklich die Ohren schlackern lassen. Sehr geehrter Herr Pütz, ich bin Apothekerin. Ich konnte mich gerade so in die Pension retten, dass ich dieses Gepansche nicht bestellen und mich impfen lassen musste. Doch auf die Apotheker, Ärzte, Pädagogen wurde ein solcher Druck ausgeübt, dass sie sich lieber impfen ließen, obwohl sie durch Studium es hätten besser wissen müssen. Aber ich kenne die ABDA und wahrscheinlich war es auch so in der Ärztekammer, wer nicht spurt, findet Wege, sein Leben unmöglich zu machen. Also die ABDA, das ist irgendwie die Apothekervereinigung. Könnt ihr nochmal googeln, wenn euch das mehr interessiert. Aber das ist so dieser Apothekerverband. Mein arbeitet in einer österreichischen Firma. Er erzählt, der Druck war unerträglich. Er ist Spezialist. So konnte er seinen Job retten. Alle anderen haben sich impfen lassen müssen, mit entsprechenden Folgen. Eine junge Frau hat schnell wachsenden Tumor bekommen, andere schleppten sich nur so durch. Seine Frau kam kaum noch aus dem Bett. Viele sprechen nicht darüber, es war entsetzlich, zumal die Ärzte abgewiegelt haben. Ja, und das muss ich auch nochmal sagen. Es schockiert mich bis ins Mark, eure Kommentare zu lesen. Es ist wirklich alles noch viel, viel schlimmer, als ich mir in meinen wildesten Schwurbler-Kopf habe vorstellen können. Und ich rufe alle euch auf, alle, auch die wirklich noch da unkritisch sind. Bitte, bitte, bitte, bitte, lest euch einfach nur die Kommentare unter dem Video durch und dann lasst es doch mal auf euch wirken. Lasst euer Herz berühren, denn ihr glaubt doch nicht wirklich, dass sich so viele Menschen die Mühe machen, einfach unter diese Videos irgendwelche erfundenen Geschichten von Leuten, die in ihren Freundeskreisen sterben, die Krebs haben oder sonst was da reinschreiben und lügen. Warum sollte man das machen? Welche Motivation hätte man davon? Was bringt das einem? Selbst wenn man noch anonym ist, also wenn man jetzt, man könnte ja dem YouTuber vorschlagen, der möchte sich wichtig machen oder sonst was, aber sich dahinzusetzen und einen Kommentar zu schreiben, also wirklich, lest euch das durch. Es ist schockierend. Es ist fast in jedem familiären Umkreis. 95% der Leute, ich muss es auch sagen, ganz konkret, es gibt auch Leute, die schreiben, nee, bei mir ist keine Auffälligkeit. Das sind aber 2 bis 5%. Der Rest von euch hat nach meinem Aufruf letztens, und teilt es bitte auch weiter unter diesem Video, wenn ihr noch nichts dazu geschrieben habt, damit die Leute aufwachen, haben die schockierendsten Erlebnisse geschrieben. Teilweise mehrere Todesfälle in den letzten 2 bis 3 Jahren in ihren Familien. Krebs, alles Mögliche. Das ist der Wahnsinn. Also das ist alles der Wahnsinn, Leute. Schaut euch die Videos an von mir. Ich lasse euch hier von meinem Cutter eine Playlist auch zu dem Thema erstellen. Mit meinem Impfnebenwirkungsvideo, mit dem Arzt, der ausgepackt hat. Das ist Wahnsinn. Und wenn ihr da einfach nur die Kommentare lest, wenn ihr geimpft seid und unkritisch wart, lest bitte einfach nur die Kommentare und dann macht die Augen auf, weil es hilft euch nicht, wenn ihr den Kopf in den Sand steckt. Ihr müsst auf eure Gesundheit achten. Und es gibt mittlerweile auch Dinge und Möglichkeiten, wie man diesen Impfstoff, auch, also wie man jedenfalls die Nebenwirkungen praktisch vermindern kann. Man muss so lange darüber reden, bis unerhörbar wird, wenn die Klagen so laut werden, dass es das, was passiert. Zuallererst müssen sich die Hersteller verantworten. Nicht allein das von der Leyen per Handy die Verträge abgeschlossen hat. In den Verträgen stand, die Hersteller kann man nicht für die Folgeschäden verantwortlich machen. Seit wann? Die Grünetal-Geschädigten wurden auch alle entschädigt. Zu den Pfizer-Protokollen gibt es auch viel zu sagen. Die wollten 75 Jahre unter Verschluss halten, doch in Amerika wurden die Akten freigeklagt. Jetzt geben sie schwarz-geschwärzt nach und nach heraus. Selbst das klein bisschen hört sich nach Horrorgeschichten an. Es lässt sich einen in den Adern frieren. Ja, das, wenn ihr euch das interessiert zu den Pfizer-Protokollen, das ist schon etwas her, ist auch der Wahnsinn, was da alles rausgekommen ist. Gehen Sie den Geschichten nach, Sie werden wunderliche Dinge finden. Wenn ich wieder was finde, melde ich mich. Liebe Grüße. So, und jetzt kommen wir zu dem Dokument, zu der Zusammenfassung. Also das ist eine Zusammenfassung, muss man sagen. Das ist keine Originalschrift, sondern eine Zusammenfassung von auch so einer Schwurbelseite, Corona-Transition. Damn, it feels good to be a Schwurbler. Aber ihr könnt ja diese ganzen Sachen verifizieren. Und die Apothekerin hat ja auch gesagt, dass das auch offiziell an sie rausging. Und ihr könnt diese Zitate auch gerne googeln. Amtliche Anweisungen und Ärzte und Apotheker. Bitte sprechen Sie die Risiken nicht an. Liebe Mediziner, unter meinen Zuschauern, ich weiß es nicht. Das ist auch wieder was ich ja nur so nebenbei mitkriege. Ich bin kein Mediziner. Aber ist es nicht die oberste Pflicht eigentlich eines Mediziners, immer den Patienten auch über die Risiken aufzuklären? Also meines Wissensstandes ist das so, dass man im Gegenteil denjenigen aufklären muss. Und dass, wenn man das nicht tut, praktisch nicht mal seiner Pflicht als Arzt nachgekommen ist. Also, dass man sagen muss, hier, das ist das Medikament, das empfehle ich Ihnen aufgrund Ihrer Krankheit zu nehmen, aber das und das sind die Nebenwirkungen. Damit müssen Sie, also gibt es seltene Nebenwirkungen, mehr Nebenwirkungen und so weiter, damit müssen Sie rechnen. Ärzte und Apotheker sollten gegenüber Patienten kein Bedenken zu Corona-Impfstoff äußern. Das müsst ihr mal jetzt überlegen, nach dem, was wir jetzt alles wissen. In einem Live-Chat der Bundesvereinigung Deutscher Apothekerverbände, also da habt ihr es, der ABDA, haben Bundesgesundheitsminister Jens Spahn und ABDA-Präsident Friedemann Schmidt mehrfach darauf hingewiesen, dass Apotheker in Beratungsgesprächen mit Patienten möglichst keine Bedenken bezüglich der Covid-19-Vakzine äußern sollten. Spahn erklärte ab Minute 23, die Frage, wie wird in Apotheken auf das Thema reagiert, hat einen riesen Einfluss auf die Impfbereitschaft. Da bitte auch von euch Erfahrungsberichte in die Kommentare. Habt ihr das auch so erlebt? Stimmt das? Gibt es hier weitere Apotheker, die genau diese Anweisung auch bekommen haben? Schreibt mir das bitte alles in die Kommentare. Der Gesundheitsminister möchte für eine positive Grundstimmung werben, denn Impfen sei Fortschritt. Ja, das ist auch wieder so ein Propagandasprich. Man kann doch nicht alles in einen Topf werfen. Ja, Impfen mag vielleicht Fortschritt sein, aber das heißt doch nicht, dass jede Impfung gut ist oder auch, dass es Medikamente gibt, ist natürlich gut oder die Medizin. Das macht aber nicht gleich alles irgendwie gut. Das ist wieder so dummes Propagandasprech, wo man gar nicht denkt, wie blödsinnig das eigentlich ist. ABDA-Präsident Friedemann Schmidt wurde noch deutlicher. Er fordert Apothekerinnen und Apotheker auf, keine Bedenken bezüglich der Impfstoffe zu äußern. Zu der Frage, ob auch in Apotheken Covid-19-Impfungen stattfinden werden, sagte Schmidt ab Minute 34, ich glaube nicht, dass wir 2021 ins Spiel kommen müssen, weil die Impfquote hoffentlich hoch genug sein wird. Das kann in ein paar Jahren anders aussehen, wenn wir Covid-19-Regelimpfung haben. Wirkt Jens Spahn den Redefluss des Verbandsfunktionärs ab? Augenscheinlich passt dem Gesundheitsminister diese Zusatzinformation nicht. Eine ähnliche Aufforderung, Bedenken über mögliche Impfrisiken zu minimieren, kommt vom Passauer Oberbürgermeister Jürgen Drupper in einem Schreiben, das Corona-Transition vorlegt. Richtet sich Drupper mit folgenden Worten an die Ärzteschaft. Damit die Impfaktion, die ja auf Freiwilligkeit beruht, erfolgreich sein wird, muss eine hohe Akzeptanz und Impfbereitschaft in der breiten Bevölkerung erreicht werden. Wir möchten Sie deshalb bitten, bei Ihrer täglichen Arbeit mit den Patientinnen und Patienten die Vorbehalte, die sicherlich aufgrund der noch dürftigen Informationslage zu den neuartigen Impfstoffen in gewissem Maße nachvollziehbar sind, im Rahmen Ihrer Beratungsfunktion zu reduzieren. Ich weiß es ja nicht, aber ist das nicht hier die Aufforderung zu einer Straftat? Also es ist natürlich sehr, sehr gut und geschickt formuliert mit reduzieren. Also dass es halt nicht heißt, macht's gar nicht. Aber ist das nicht die Aufforderung zu einer Straftat? Ist es nicht die Pflicht, die heilige Pflicht eines Arztes aufzuklären und zwar umfangreich über die Risiken eines Medikamentes? Schreibt es mir in die Kommentare, also auch gerne Juristen. Das muss in der Aufarbeitung, merkt euch den Namen, Jürgen Drupper, ja, das ist einer, der auch mit vor Gericht muss, meine lieben Leute. Wie kann ein Politiker, der auch gar keine Ahnung hat von Medizin, Medizinern sagen, wie sie ihren Job zu machen haben? Nur durch eine hohe Impfakzeptanz kann das Virus wirksam bekämpft und eingedämmt werden. Ja. Das ist auch ziemlich schlecht gealtert, denn wir wissen ja mittlerweile durch die Corona-Protokolle, durch die RKI-Protokolle und durch alles andere, dass die Impfung mit der Herdenimmunität, also mit dem Verbreitung des Virus, nichts zu tun hat. Das behauptet ja keiner mehr, nicht mal Herr Lauterbach. Ja, Leute, was sagt ihr dazu? Es ist ein Skandal. Ich werde dieses Dokument auf meinem Discord mal einstellen, falls ihr das nochmal haben wollt als Beweis. Discord-Server, da könnt ihr mit Gleichgesichten diskutieren, vollkommen kostenlos. Einfach, wenn ihr euch ein bisschen vernetzen wollt, Thema Corona, aber auch ganz viele andere Themen hier für Freidenker, denn darum geht es hier bei meinem Kanal. Ich habe ja nicht nur Corona als Thema, mittlerweile 600 Videos. Ja, abonniert, wenn euch solche Sachen gefallen und falls ihr Merch habt, jetzt ist es hier ein bisschen ausgebaut, 3G, gesund, glücklich, geil, das habe ich damals gemacht, während der Pandemie schon, könnt ihr alles in meinem Casanova-Merch-Shop bestellen. Schaut da gerne auch mal dran. Alle wichtigen Informationen sind in der Infobox. Ich halte euch hier weiter auf dem Laufenden, werde jetzt dranbleiben, jeden Tag erstmal ein Video raushauen und wir sehen uns und wir sind auf dem Weg zu 100.000. Ich freue mich darüber, denn das zeigt mir, dass es da draußen auch noch wirklich Menschen gibt, die selbstständig denken können und wollen, unabhängig von irgendwelchem Lagerdenken und das ist super. Macht bitte weiter so. Vielen Dank für eure Unterstützung. Wenn ihr mich finanziell unterstützen wollt, auch das ist unten in den Kommentaren. Wir sehen uns im nächsten Video. Euer Maximilian.